Erster im 12. Jahr sprach Gott zu mir. Es war der erste Tag im 12. Monat. Zweiter Hesekiel, singe ein trauriges Lied für den König von Ägypten. Er denkt, er ist ein junger Löwe. Aber er ist wie ein Krokodil im Wasser. Er macht das Wasser mit seinen Füßen schmutzig. Dritter Gott sagt, ich werfe mein Netz über dich. Viele Völker helfen mir dabei. Ich ziehe dich aus dem Wasser. Vierter, ich werfe dich auf das freie Feld. Die Vögel am Himmel werden auf dir sitzen. Die Tiere der Erde fressen dich. Fünfter, ich lege dein Fleisch auf die Berge. Die Täler werden voll von deinem Körper sein. Sechster, dein Blut wird über das Land fließen. Die kleinen Flüsse werden voll davon sein. Siebter, wenn du stirbst, mache ich den Himmel dunkel. Die Sterne werden schwarz. Die Sonne und der Mond geben kein Licht mehr. Achter, alle Lichter am Himmel mache ich schwarz. Es wird dunkel in deinem Land. Das sagt Gott. Neunter, viele Menschen werden traurig sein. Ich schicke dein Volk in fremde Länder. Sie kennen diese Länder nicht. Zehnter, viele Völker werden Angst haben. Ihre Könige zittern vor mir. Ich zeige ihnen mein Schwert. Sie haben Angst um ihr Leben. Elfter Gott sagt, der König von Babel kommt zu dir. Er bringt sein Schwert mit. Zwölfter, starke Soldaten werden dein Volk töten. Sie sind sehr hart. Sie machen Ägypten kaputt. Alles Schöne geht verloren. Dreizehnter, ich töte auch alle Tiere am Wasser. Kein Mensch macht das Wasser mehr schmutzig. Auch kein Tier macht es mehr schmutzig. Vierzehnter, dann wird das Wasser wieder ganz ruhig. Die Flüsse fließen wie Öl. Das sagt Gott. Fünfzehnter, ich mache Ägypten zu einer Wüste. Das Land wird leer sein. Ich bestrafe alle Menschen dort. Dann wissen sie, ich bin Gott. Sechzehnter, das ist ein trauriges Lied. Die Frauen der Völker sollen es singen. Das sagt Gott. Siebzehnter, im 12. Jahr sprach Gott wieder zu mir. Es war der 15. Tag im Monat. Achtzehnter, Hesekiel, weine um das Volk von Ägypten. Sie gehen tief hinunter in die Erde. Dort sind alle Toten. Neunzehnter, bist du schöner als die anderen? Nein, geh hinunter zu den Toten. Du liegst bei den fremden Leuten. Zwanzigster, sie sterben durch das Schwert. Alle werden weggebracht. Ihre Macht ist zu Ende. 21. Die starken Männer bei den Toten sprechen. Sie sagen, der König von Ägypten ist da. Er liegt bei den Toten. 22. Dort ist auch das Volk Assur. Alle ihre Gräber sind dort. Sie sind im Krieg gestorben. 23. Ihre Gräber sind ganz tief in der Erde. Früher hatten alle Angst vor ihnen. Jetzt sind sie tot. 24. Dort ist auch das Volk Elam. Alle sind im Krieg gestorben. Sie haben früher Angst verbreitet. Jetzt haben sie Schande. 25. Sie haben ein Bett bei den Toten. Überall sind Gräber. Sie sind durch das Schwert gefallen. Jetzt liegen sie tief unten. 26. Dort sind auch Mesech und Tubal. Alle ihre Gräber sind dort. Sie sind im Krieg gestorben. Früher machten sie Angst. 27. Sie liegen nicht bei den alten Helden. Diese Helden hatten ihre Waffen im Grab. Ihre Schwerter lagen unter dem Kopf. 28. Auch du, König von Ägypten, wirst sterben. Du liegst bei den anderen Toten im Krieg. 29. Dort ist auch Edom mit seinen Königen. Sie waren stark, aber jetzt sind sie tot. Sie liegen bei den anderen Toten. 30. Dort sind die Herrscher aus dem Norden. Auch die Leute aus Sidon sind dort. Sie sind tot und schämen sich. 31. Der König von Ägypten wird sie sehen. Er ist dann nicht mehr so traurig. Er und sein Herr sind tot. Das sagt Gott. 32. Früher hat der König allen Angst gemacht. Jetzt liegt er bei den Toten. Er liegt bei denen, die im Krieg starben.